Die Nacht dazwischen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Jan Neumann. Zwölf. Sommer, Sonntag, Nacht, warmer Wind. Große Kreisstadt. Kleine Häuser, dicht gedrängt. Eine Kreuzung unweit eines Schulgebäudes. Es ist 19 Minuten nach Mitternacht. Nur zwei der 59.122 Einwohner blicken in diesem Moment in den nördlichen Sternenhimmel. Ein junger Metzger, rauchend am offenen Fenster seiner Einraumwohnung, und ein Mann namens Brenner, der 365 Sekunden zuvor seine Stammkneipe verlassen hat, um den Heimweg anzutreten. Nur ist er links statt wie gewohnt rechts gegangen und statt dann links zu gehen, um den Fehler zu korrigieren, rechts und geradeaus und dann wieder links, ohne es zu merken. Brenner sucht Halt an der Straßenlaterne, neben die 18 Stunden zuvor eine Dackel-Terrier-Mischung uriniert hat. Wo bin ich? Verdammte Scheiße. Brenner legt den Kopf in den Nacken. Der Himmel über ihm bewegt sich, dreht sich, beruhigt sich. Brenner starrt weiter nach oben. Da sieht er ein schwaches Licht, das wandert, wie ein sich langsam bewegender Stern oder ein Flugzeug. Satelliten. In diesem Moment beschließt Brenner: Ich muss mit dem Trinken aufhören. Ich muss mit dem Trinken aufhören. 11. New York, September. Exakt 322 Tage vor Brenners Entschluss, mit dem Trinken aufzuhören, erklärt eine Frau namens Wunder in der 54. Minute ihres Versuches einzuschlafen, denselben endgültig für misslungen, und verlässt das Bett. Wunder heißt mit Vornamen Eva. Sie ist 39 Jahre alt, mittelgroß, ledig. Sie trägt einen Pyjama aus roter japanischer Seide. Sie läuft durch den Flur ins Wohnzimmer, macht Licht. Überall Perserteppiche. Blick auf die Häuser der Midtown. Auf dem Sofa zu ihrer Linken ein Mantel. In Kürze wird sie eine Konzertreise antreten nach Russland. Sie ist Solistin, Violine. Sie hebt den Mantel an. Nerz. Schwarz. Schwer. Sie legt ihn sich um die Schultern. Eine Terrassentür wird geöffnet. Anbrandender Verkehr. Lärm. Wunder tritt hinaus, geht 6,5 Schritte bis zur Steinbrüstung, lehnt sich dagegen. 122 Meter über normal Null. Sie starrt in die Tiefe. Die Dächer von Hell's Kitchen. Vor ihr die Fenster der Häuser. Zahllos. Vereinzelt kann sie Menschen ausmachen in den Quadraten. Sie schaut in den Himmel. Die Summe des Lichtes der Stadt wölbt sich über ihr, von den Wolken zurückgeworfen. Eine große, orangefarbene Glocke. Hinter den Wolken Müll. Unter dem schweren Nerz fühlt sie sich, als umarme sie einer von hinten. Hinter den Wolken Müll. 34 Minuten, nachdem sie die Terrasse betreten hat, verlässt sie sie wieder. Löscht das Wohnzimmerlicht. Geht durch den Flur zurück. In der Schlafzimmertür bleibt sie stehen. Das Bett ist weiß und leer. Sie schaut an ihrem Körper herab. Überlegt. Zieht den Pyjama aus. Nimmt den Pelz und legt sich ins Bett. Seitliche Lage. Embryonal. Den Pelz klemmt sie sich zwischen die Beine. Kurz bevor sie einschläft, denkt sie an den Schöpfer des Satzes: Hinter den Wolken Müll. Brenner. 10. Das macht mich fertig. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie. Ich finde das Wahnsinn. Oktober. 11 Monate bevor Wunder mit einem Nerz ins Bett geht, Brenner wie jeden Abend in seiner Stammkneipe. Wenn ich das im Fernsehen sehe, diese Hose, diese Jacke, diesen Bart, das ist doch kein Bart. Das ist ein Balken. Ein kleiner, beschissener Balken. Braune Vorhänge, Linoleumboden, Deckenverschalung aus Kunststoff und unsichtbar jede Menge Asbest. Dann dieses Maschinenhafte. Also wenn das ein Spielzeug wäre, würde doch keiner kaufen. Weil das ist so ein schlechter, kleiner Roboter, der immer so macht. Oder so. So, so. Würde doch keiner kaufen. Ey, nicht mal du würdest das kaufen, Günther. Kauf doch sonst jeden Scheiß. Als er das erste Mal hierher kam, war er noch verheiratet und ging gewöhnlich in Kneipen, in denen das Publikum gemischter war. Obwohl, das Publikum ist hier eigentlich auch gemischt, nur ist es eben immer dieselbe Mischung. Günther, 52, Sachbearbeiter beim örtlichen Finanzamt, ledig, Brillenträger. Dann Human, 36, Aushilfe bei einer Spedition, ledig. Im Iran geboren und wegen eines Onkels zweiten Grades hoffnungsvoll nach Deutschland gekommen. Und der wirkt auf mich überhaupt nicht wie ein Mensch. Der wirkt wie so ein Donkosack. So ein kleiner, behinderter Tänzer. So ein, mit so einem Balken und diesem glänzenden schwarzen Haar. Am Spielautomaten in der Ecke sitzend, Ernst, 42, Kettenraucher, 109 Kilogramm schwer. Stets ohne Arbeit, aber immer mit Hund. Der Hund heißt Mickey. Eine Dackel-Terrier-Mischung. Er hat ja auch nicht geredet. Er konnte doch gar nicht richtig reden. War so Kotze. So Wortkotze. Dieses zackige, pumpgehoste Männlein mit diesen Balken und diesen Augen. Ich hasse ihn dafür. Ich hasse ihn dafür, dass der größte und schlimmste Verbrecher der deutschen Geschichte Witzfigur war. Mickey, die Hündin, ist 12 Jahre alt und daher etwas schwerhörig. Wenn Brenner ein Bier bestellt, was relativ oft vorkommt, bellt sie, wie nur Dackel-Terrier-Mischungen bellen können, da sie den Namen der Wirtin mit ihrem eigenen verwechselt. Hinter der Bar Niki. Hast du nochmal voll, bitte? 56, Witwe. Ihr Mann war von einem ungesicherten Bierfass erschlagen worden. So ganz aufgeklärt wurde sein Tod allerdings nie. Niki ist 154 cm klein. Und hat einen enormen Vorbau. Wie Brenner es auszudrücken pflegt. Und worauf er im Laufe der Jahre nicht müde wurde hinzuweisen. Und der war ja nicht mal Deutscher. Dass ich nicht mal sagen kann, der wäre jetzt von unserem Volk. Verstehst du, Human? Dass jemand von außen wirklich dieses abgrundtief widerlich Schlimme, also all das repräsentieren kann, was wir irgendwie sind. Das ist es, Human. Diese Freunde, die der hatte. Der Dicke und der Klumpfuß. Alle in den Sack rein, drauf und du triffst immer den Richtigen. Plus den anderen da, der beim Prozess gesagt hat, ich hab doch nur meinen Job gemacht. Und das ist es. Ja, diese deutsche Mentalität, diese Beamtenmentalität, Günther, die das Land wieder und wieder vor die Hunde gehen lässt, das ist doch so. Ja, ist bei euch doch genauso. Deinem Finanzamt. Und genau das meine ich. Diesen Job machen. Und da gehen wir kaputt dran. Dieses den Job machen. Auf der einen Seite und dann diese da. Die Kneipe hatte Niki von ihrem Vater geerbt. Von ihrer Mutter die beiden Brüste. Human träumt seit dem ersten Abend in der Kneipe davon, sie einmal berühren zu dürfen. Das ist vermutlich der einzige Grund, warum er die Kneipe besucht. Er trinkt keinen Tropfen Alkohol. Und warum sollte jemand sonst, das nun 10. Jahr in Folge, Abend für Abend, einen Pfefferminztee in einer Kneipe trinken gehen? Ich glaube, der hat auch gar nicht mehr geredet irgendwann, als der im Bunker war. Die letzten Tage, da hat der gar nicht mehr geredet. Hat nur noch gekotzt wahrscheinlich. So 5 Tage am Stück. Stell dir mir so richtig vor, wie der so Schaum vorm Mund. Und dann nur noch so Wortfetzen so. Und dann dieses Braun. Oder? Ich meine dieses Braun. Die Farbe der Scheiße. Seine Lieblingsfarbe. 10 Jahre Pfefferminztee in einer Kneipe, in der ohnehin 4/5 der Insassen kein Wort sagt. Human kann kein Deutsch. Ernst konzentriert sich lieber auf das Drücken der Tasten des Glücksspielautomaten. Niki findet ihre Stimme zu piepsig. Und Günther? Günther redet generell nur einmal pro Woche, meistens Dienstag. Dann erzählt er einen Witz, nie denselben. Das macht immerhin 52 Witze im Jahr. Das sind die 4 schweigenden Fünftel. Das redende Fünftel besteht aus Brenner. Und dann bitte dieses Buch, das der geschrieben hat. Dieses Buch. Bitte? Mein Kampf. Ich hab das ja gelesen. Der konnte ja nicht mal ein Komma setzen. Also ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte These auf. Ich glaube, der konnte gar nicht lesen. Hitler war dumm wie ein Brot. Der war so dämlich. Das war so ein feiger, kackiger, trottliger Wichser. Das war so eine richtige Fotze. Das war so eine richtige, kleine, deutsche Fotze. Ja? Und wenn der jetzt hier wäre, hier die Zähne auf dem Ding, auf dem Tisch hier und... Hey, mein Gott, warum wackelt der immer noch, dieser Dreckstisch? Warum wackelt dieser Tisch? Niki! Nein, nicht du, Miki! Du doch nicht! Niki! Hey, reparier mal den Tisch endlich! Also hier den drauf, hier auf die Kante und dann rutscht es ins Genick, bam! Bis alle Zähne vorne abbrechen. Hä? Günther. Das wäre doch mal bestimmt interessant, das zu untersuchen. Ob du da so ein kleines Hakenkreuz auf dem Chromosom irgendwo findest. Wo so ein Hakenkreuz und daneben jemand weint. So weinen. Ja. Weinen unterm Hakenkreuz. Das ist Deutschland. Aber dass der nicht mal ein Deutscher gewesen ist, ja, Human? Aber die Deutschen haben ihn gewollt. Das müssen sie ihn ertragen. Für immer. Dieser kleine, bepluderte, behoste Kackhaufen, der eine wandelnde Fotze ist, die richtig gefickt werden musste. Und bei der genau das niemand gemacht hat. Bei dem Eva Braun versagt hat. Ich finde das schön. Nicht nur, dass die Braun heißt, sondern dass die Eva heißt. Weil das nämlich der 2. Sündenfall in der Geschichte ist, wo eine Frau, die Eva heißt, den Mann verraten hat. Und wenn Hitler mit Eva gebumst hätte, so mal richtig Eva gebumst, so mal Richtig, Eva. Einfach drauf und reiten. So, so, so, so. Liebe, heil. So eine richtige Nummer. Während Brenner Human erklärt, durch welche sexuelle Praktik seiner Meinung nach der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können, versucht dieser sich zu erinnern, wo er das Wort Hitler schon einmal gehört hat. Human ist sich dabei nicht sicher, ob es sich um eine Wurst- oder Biersorte handelt. Etwas Deutsches ist es aber auf jeden Fall, da ist er sich sicher. Also rührt er in seinem Tee und hört weiter aufmerksam zu. Brenner aber muss plötzlich an eine andere Eva denken, die auch 15 Jahre, nachdem sie die große Kreisstadt verlassen hat, immer noch ein Gefühl auslöst, in ihm drin. Irgendwo zwischen Hals und Bauch. Ein Gefühl, das er nicht oft hat. Das er zu selten hat, um ehrlich zu sein. Wenn den Hitler vielleicht einfach einer in den Arm genommen hätte. Ja. Das wäre es vielleicht gewesen. Brenner will in diesem Moment etwas, was er nie will sonst. Schweigen. Er legt den Kopf in den Nacken und starrt auf die Neonröhren. 5 schweigende Fünftel. Und Brenner denkt an Eva. Eva Wunder. Brenner weiß, wenn er jetzt einen Schluck Bier nimmt, könnte er weinen. 9. November. 44 Wochen bevor Brenner bei dem Gedanken an Wunder beinahe geweint hätte, sitzt diese im Zug. Deutsche Bahn. Erste Klasse. Es ist 23.11 Uhr. Ein Mann betritt das Großraumabteil. Er hat einen Bart. In der einen Hand trägt er einen Pappbecher, in der anderen eine Flasche Limonade. Geht vorbei. Kurz riecht es nach Kaffee. Sie denkt an einen anderen Mann mit Bart, mit dem sie zusammen war nach dem Studium. Musiker, Violine wie sie. Verhütet haben sie nie. Nach ein paar Monaten blieben ihre Tage aus, länger als manchmal. An einem Samstag gehen sie ins Bett. Der Beischlaf dauert exakt 7 Minuten. Er entschuldigt sich und sagt ihr, dass er sie liebt. Da erzählt sie es ihm. Sonntag. Nach dem Frühstück zur Apotheke am Bahnhof. Er ist stiller als sonst. Die Sonne scheint. Am Himmel eine Wolke allein. Als hätte sie wer vergessen da. Zu Hause. Sie uriniert auf den Teststreifen. Verfärbung bleibt, heißt positiv. Wunder ist schwanger. Sie legt sich aufs Bett, weint wie ein Baby. Er traut sich nicht, sie anzufassen. Er legt sich neben sie und redet leise auf sie ein. Ich will es aber nicht. Folgende Möglichkeiten haben sie. A. Absaugen mit oder ohne Narkose. B. Chemikalien. Die lassen sie dann ausbluten. Die Dame in der Beratungsstelle lächelt unverbindlich. Wunder nimmt A, ohne Narkose. Die Nacht vor der OP schläft sie schlecht. Es will leben. Sie träumt von Hornissen unter einer Brücke. Nächster Tag. Auf einer Liege. Ein stummer Arzt, eine Schwester, die ihr nicht in die Augen schaut. Betäubungsspritze in die Vagina. Öffnen des Muttermunds, Geräusche, Absaugen. Es fließt aus ihr in einen Glasbehälter. Sie kann es sehen. Rot? Ein paar Minuten nur, dann ist es vorbei. Er ruft nicht mehr an. Sie weiß, dass er es gewollt hätte. Aber jetzt? Jetzt nicht. Später. Wenn das alles vorbei ist. Jetzt hat sie keine Zeit. Die vielen Termine, die Proben, die Konzerte, wie soll das gehen? Sie fühlt sich stark danach. Es ist weg. Es ist weg. Das zweite Kind, das in Wunder wuchs, durfte wachsen. 4 Jahre später, sagt sie. Ich will. Der Mann, der es gemacht hat, lacht. Ich auch. Sie gibt ihre Konzerte in weiten Kleidern. 8 Wochen vor dem errechneten Termin hört sie auf, sagt alles ab. Sie spielt dem Kind im Bauch Aufnahmen ihrer Konzerte vor. Wieder und wieder. Sie verbringt Zeit mit dem Vater. Anwalt, Amerikaner, Optimist. Vielleicht heirate ich ihn und lasse die Geige liegen. Einen Tag nach dem errechneten Termin stellt der Arzt fest, dass das Herz des Kindes nicht mehr schlägt. Das Kind muss schnell raus. Kaiserschnitt ist zu gefährlich. Es geht nicht anders. Wunder muss gebären. Wunder muss das tote Kind gebären. Jetzt fährt sie zur Beerdigung ihres Vaters. Ein Nachbar hat ihn gefunden. In der Küche vor dem selbstgebauten Schuhregal. Da war er schon 5 Tage tot. Und Wunder zu der Zeit in Südamerika. Sie hatte keine Lust, ihn anzurufen. Wunder war lange nicht zu Hause. Draußen Deutschland im Dunkel. Morgen esse ich ein Ei zum Frühstück. Wo fahre ich eigentlich hin? Acht bis fünf. 11 Monate bevor Wunder im Zug sitzt, sieht Brenner diese beim Geigen des ersten Violinkonzertes in G-Moll von Max Bruch im 2. Programm des deutschen Fernsehens, erkennt sie aber erst in der Mitte des 3. Satzes. Und 44 Wochen bevor wiederum Wunder Bruch geigt, fällt ihr in einer Badewanne im 22. Stock des Corinthia Tower Hotels in Prag aufgrund der bräunlichen Färbung des Wassers ein Waldteich ein, in dem sie mit Brenner baden war, einen Sommer lang. Und exakt 7.392 Stunden davor wiederum sitzt Wunder im Taxi. MacGyver Street, unweit des Hafens von Sydney, Australien. Es ist Februar. Ja, doch, das ist bestimmt gut. Nein, den kenne ich nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Woher soll ich ihn denn kennen? Einmal pro Woche ruft sie ihren Vater an. Der ist zu diesem Zeitpunkt 69. Da war ich nie. Nein, da war ich nie. Wo ist das denn? Nein, also Papa, ich kenne den nicht, okay? Nein, den kenne ich auch nicht. Woher soll ich den denn jetzt kennen? Ich fragte, woher soll ich den denn jetzt kennen? Da war ich auch noch nie. Ja, aber du hast da gearbeitet, nicht ich. Und wer ist das jetzt? Ja, aber Papa, ich kenne doch deine Sekretärinnen nicht. Wer ist denn Frau Schmögel? Wunders Vater war Beamter im Finanzministerium. Wunder hat ihn selten gesehen, da er für einen Beamten ungewöhnlich viel arbeitete. Er war Finanzbeamter aus Passion. Ja, aber da war ich 4. Ach, Papa, erzähl mir doch was anderes. Ja, ich weiß nicht, aber das interessiert mich nicht so. Seine 2. Leidenschaft waren und sind Vorträge. Sein Wissen ist enorm. Zum Beispiel weiß er, dass Eskimos Kühlschränke benutzen, damit ihre Lebensmittel nicht einfrieren. Oder dass Papier Anfang des 2. Jahrhunderts von einem chinesischen Eunuchen erfunden worden war. Oder dass ein neugeborenes Känguru auf einen Teelöffel passt. Ja, ich finde es auch toll, dass du immer noch... Ja, darfst du, ja. Mit der Zeit aber, und vor allem seit der Pensionierung, interessiert sich Wunders Vater hauptsächlich für sein früheres Arbeitsgebiet, die Finanzbeamterei. Seit exakt 22 Minuten und 13 Sekunden zum Beispiel erklärt er Wunder ausführlich das deutsche Steuersystem. Aber wir haben jetzt ausgiebig darüber geredet, doch. Hast du was von Mimi gehört? Mimi. Ja, wie geht's ihr denn? Was macht sie? Was nuschelst du jetzt so? Die kannst du doch später gießen. Jetzt telefonieren wir und dann gießt du die Blumen. Einverstanden? Was macht die Mimi denn? Was Mimi macht? Was macht sie? Was für Geier? Bartgeier? Ich dachte, sie macht... Ach so, ja. Und woraus? Aha. Ja, das weiß ich. Ich weiß, wie man Pappmaché macht. Ja. Schön, ja. Nein, für mich nicht. Nein, um Himmels Willen, bestimmt nicht. Nein, ich brauche keinen Bartgeier. Wofür macht sie die denn? Ich dachte, sie ist bei einer Zeitung. Ach so, komisches Hobby. Find ich, ja. Also ich kenne niemanden, der in seiner Freizeit Bartgeier bastelt. Warum macht sie... Kann sie nicht wenigstens einfach normale Geier machen? Warum denn Bartgeier? Wie sehen die überhaupt aus? Aha. Aha. Aha. Aha. Wunders Vater war einige Jahre lang aktives Mitglied im Verband der Hobbyornithologen. Daher ist es möglich, dass er selbst bei einem ungewöhnlichen Vogel wie dem Bartgeier durchaus mit dem Wissen eines Fachmannes konkurrieren kann. Interessant. Na, du kennst dich wieder gut aus. Was? Doch, doch. Doch, sehr. Ja, es interessiert mich. Ja, Papa. Nein? Wann brüten die? Aha. Okay. Orange? Rot mit gelben Punkten? Blau? Aha. Interessant. Verrückt, ja. Du, das ist echt interessant. Aber was... Ja, toll, aber sonst? Was gibt es sonst, außer Tiersendung schauen? Was machst du sonst? Ja. Aha. Aha. Das ist aber auch eine Tiersendung. Aber du sitzt doch nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher. Du sitzt doch nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher, oder? Ich sagte, du sitzt doch nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher! Ich schrei dich nicht an. Nein, ich... Rede nur laut. Ich bin nicht genervt. Ich fragte, was du noch machst außer Fernsehen. Du, Papa, wer denn sonst? Frau Schmökel etwa? Nein. Nein, das war ein Scherz, entschuldige. Es tut mir leid. Ich schlafe schlecht und jede Nacht woanders, auf einem anderen Kontinent. Es tut mir leid. Doch schon, aber mich würde viel mehr interessieren, was du machst. Aha. Aha, was baust du? Ein was? Ein Schuhregal? Sie bereut schon, gefragt zu haben. Manchmal will man es gar nicht so genau wissen. Papa, wofür baust du ein Schuhregal? Das ist doch Blödsinn. Du hast 2 Paar Schuhe. Ja gut, dann 3. Aber dafür brauchst du doch kein Regal. Die sind doch so aufgeräumt. Dann lass sie in der Diele stehen. Was für Schuhberge. Papa, die kannst du doch wegtun. Nein, Papa, nein, bestimmt nicht, nein. Was soll ich denn mit Mamas Schuhen? Das ist auch gar nicht meine Größe. Mama hatte doch so große Füße. Ja, ich weiß. Ja, ja, Papa. Nein. Gut, dann bau es. Ja, natürlich. Und wo willst du das dann hinstellen? Das Schuhregal. Was denn sonst? Wohin? Ach, Papa, Schuhe haben in der Küche nicht zu suchen. Das riecht doch. Wo denn da? Also, Papa, ich komme wirklich bald mal. Was? Wer? Wer hilft dir? Herr Wer? Wer ist denn Herr Grandefels jetzt wieder? Ach so. Wunder schaudert bei dem Gedanken, dass ihr Vater mit einem Herrn Grandefels, der offensichtlich seit einem halben Jahr in der Nummer 9 schräg gegenüber wohnt, ein Schuhregal in der Küche errichtet. Für die Schuhe ihrer toten Mutter. Ein Schuhmausoleum, denkt sie. Bist du noch da? Was hast du jetzt gemacht? Wieso hast du Tee umgeschüttet? Wieso tust du Tee in die Blumen? Ja, aber du kannst doch keinen Tee in die Blumen gießen. Das glaube ich nicht. Was ist denn jetzt? Jetzt setz dich doch einfach mal hin. Was hast du? Ja, aber du kannst doch sitzen. Ja, also dann setz dich. Papa, das hast du mir schon erzählt. Nein, das hast du mir auch schon erzählt. Das auch? Das auch? Ach, Vater. Ja, dafür kann ich nichts. Du auch nicht. Du kannst nicht vergessen und trotzdem vergisst du alles. Nein, das macht nichts. Macht doch nichts. Es ist immer dasselbe. Bevor Wunder ihn anruft, hat sie, egal wo auf der Welt, das große, ernste Gefühl, ihren Vater umarmen zu wollen. Dann reicht ein Telefonat, um festzustellen, ich ertrag ihn nicht. Sie ist sicher, dass letztlich er der Grund ist, weshalb sie überhaupt weggegangen war. Trotzdem, ich will nach Deutschland zurück. Irgendwann. Denkt sie kurz nach Beendigung des Telefonats in Sydney, Australien. Während einer seiner Vorträge hat ihr Vater einmal gesagt, Kängurus können nicht rückwärts gehen. Das ist vielleicht genau das Problem. 4. Literatur. Human, die hilft immer. Jetzt warte. Jetzt sag ich dir es. Weil wenn wir was können, ist es Literatur. 475.200 und eine Minute, bevor Wunder von der Errichtung des Schuhmausoleums und der Existenz eines Herrn Grandefels erfahren wird, sitzt Brenner in der Kneipe. Also, der Erl, König, der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe sagt man bei uns Human, weil man sagt das vor jedem Gedicht, von wem das ist. Damit man das weiß. Ein warmer Wind weht draußen. Am Vormittag hat Brenners Frau ihren letzten Koffer aus der Wohnung geholt. Die Scheidung ist beantragt. Sein Sohn wollte nicht hochkommen. Also. Ich kann das schon lange, Human. Auswendig. Wie eine Eins. Das saugt man bei uns mit der Muttermilch, den Goethe. Ich sage den meinem Sohn auch immer auf. Das muss man. Jetzt muss ich mich nur kurz festhalten hier und dann geht's los. Niki, der Tisch wackelt! Nicht doch! Nicht du! Du doch nicht, Niki, du kleine Maus! Niki! Dass der Hund immer bellt, wenn man Niki sagt. Goethe hat Hunde auch gemocht. Sehr sogar. Ja. Ich fange ja schon an, Human. Und bist du gierig nach deutscher Sprache, oder? Also, Goethe. Der Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat das Kind unterm Arm. Er fasst es sicher an. Mein Kind, was birgst du so bang dein Gesicht? Bang, das heißt angstvoll, Human. Was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Das antwortet das Kind, Human. Also, das Kind sieht den Erlkönig so. Also den Nebel und... Ach, ich mach mal weiter, dann verstehst du schon. Also, mein Kind, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den König mit Erlen und Schweif? Mein Kind, das ist ein Nebelschweif. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Das ist dieser deutsche Rhythmus. Ja? Wie marschieren. Aber nicht durch Länder, durch Sprache marschieren. Na, verstehst du, Human? Also. Und hörst du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, mein Kind. In Blättern haust Wind. Das klingt komisch. Warte mal. In Blättern braust... In Blättern kaust? Herrgott, das stimmt nicht. In Blättern saust. Saust. Ja, saust der Wind, muss es heißen. Also, eigentlich kann ich das absolut auswendig, Human. Der Ernst weiß das. Weißt du noch Ernst in der Schule? Ernst König? Erlkönig? Da habe ich eins an eins für gekriegt. Egal. Der Ernst hat sowieso nie aufgepasst. Weiter. Wo war ich? Jetzt habe ich was ausgelassen, glaube ich. Ah, genau. Mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Bäume so grau. Jetzt warte mal, Human. Das sind so bestimmte Bäume. Das sind typische Bäume. Was für Bäume sind das nochmal? Es scheinen die alten Eiben so grau. Nee, nee. Eichen so grau. Nee. Also die Bäume sind egal, Humann. Es sind deutsche Bäume. Die sind grau wegen dem Gedicht. Also wegen der Angst von dem Kind. Also, mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheiden die alten Eiben so blau. Mein Vater, jetzt packt er mich an. Erlkönig hat mir was angetan. Die Bäume sind wahrscheinlich Erlen. Logisch, wegen Erlkönig. Also, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Erlen so blau. Mein Vater, jetzt packt er mich an. Erlkönig hat mir was wehgetan. Und jetzt wird's gruselig. Ach du Humann, ja? Jetzt wird's echt gruselig. Dem Vater reicht es. Er reitet schnell. Es wird hell. Nee, doch, es wird hell. Er reitet schnell. Er reitet schneller, es wird schon heller. Nee, warte, das muss ich nochmal. Der Erlkönig, Quatsch! Der Vater reitet schnell. Er hält in den Armen das schnaufende, atmende... Nein, mein Gott, das Kind macht was? Was machen denn Kinder ernst? Was macht das Kind beim Erlkönig? Er hält in den Armen das atmende... irgendwas mit Ä... Das ätmende, ätzende, das macht doch keinen Sinn. Jetzt warte mal. Der Vater reitet schnell. Er hält in den Armen das Kind. Das reimt sich jetzt nicht, das kann nicht sein. Bei dem Goethe hat sich alles gereimt. Warte, ich habe es gleich. Dem Vater graust es schnell wie der Wind. Er hält in den Armen das Kind. Das ist auch der Rhythmus von dem Ganzen. Der Goethe ist auch viel geritten, ja? Dem Vater graust es schnell wie der Wind. Er hält in den Armen das Kind. Das Kind, den Vater. Das Kind, den Vater. Das Kind erreicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen. Der Vater war tot. Also der Vater stirbt, weil wegen dem König und den Erlen. Eichen muss es heißen. Verstehst du, Humann? So, Humann, das ist deutsche Literatur. Goethe, verstehst du? Normalerweise kann ich das schneller, wenn ich jetzt auch Tee getrunken hätte und nicht 8,5. Niki, machst du vorher noch mal ein bisschen? Ach, nicht du, Miki, du Kleine. Komm doch mal her, Miki. Komm doch mal her. Komm her. Komm her, du scheiß Dreckshund. Komm endlich her. Sie will nicht. Nicht mal die Knochen will die. Obwohl ich ihn extra mitgebracht habe. Weil ich heute auswärts gegessen habe, ja. Weil ich das mit dem alleine kochen... Halbe Wohnung leer. Soll ich auf dem Heizkörper kochen? Das nehme ich ihr schon übel. Nur weil sie... Ich brauche nicht viel. Diese Ansprüche. Und ein Bier werde ich wohl noch trinken dürfen. Ich habe auch nichts gesagt, wenn sie... Man hätte es ja probieren können. Dem Jungen zuliebe. Für alle! Eine Runde für meine Freunde! Weil heute ist... Es gibt ein Lied, das habe ich meinem Sohn immer vorgesungen, manchmal zum Schlafen. Und jedes Mal, wenn ich gesungen habe, habe ich mir gedacht, ich würde gern Sänger werden. Aber ich wollte nie Sänger werden. Aber das hat sich so angefühlt, als würde ich das werden wollen. Aber Sänger werden wollte ich nie. Niki, machst du nochmal vor, bitte? Machst du nochmal vor? Drei. Tokio. April im Jahr davor. Kirschblütenzeit. Einer von 100 Parks in der Stadt. Wobei man hier auch einen Spielplatz mit zwei Bäumen als Park bezeichnet. Mama? Hallo? Ich bin es. Hallo? Ja. Na ja, das weißt du doch. Es ist so toll. Wirklich, ich kann dir das gar nicht... Ja, wunderschön, das ist unglaublich. Nein, ich stehe hier in einem Park. Hier sind überall Blüten. Es ist ganz wunderschön, wirklich. Überall, so in den Bäumen, so zart in Rosa, so Blüten. Ich musste sofort an dich denken, an deinen Garten. Wunder auf einem Platz. Vor einer halben Stunde hat sie noch schlechte Laune gehabt. Der Versuch, den Koffer zu schließen, war gescheitert. In der Regel schließt der Verschluss nicht, wenn es eilt. In 4 Stunden, ich gehe auch gleich zurück. Ich wollte nur... Morgen geht es weiter. Nach was? Ja, ich freue mich schon. Es ist alles ein bisschen viel... Ach, Mama, Ende Mai frühestens. Nein, früher geht nicht, das hab ich dir doch... Was? Wie geht es, Papi? Ja, und dir? Geht's dir gut? Ja? Hört sich aber nicht so an. Wenn sie beim Einpacken etwas vergessen hat und den Koffer noch einmal aufmachen möchte, um etwas hineinzugeben, schließt er wiederum so gut, dass er sich erst wieder öffnen lässt, wenn das Reiseziel erreicht ist. Wunder hat deshalb oft Dinge im Handgepäck, die so da nicht hingehören. Warst du schon wach? Bist du erkältet? Du hörst dich verschnupft an, du klingst so verschnupft. Dann ist das die Verbindung. Oh Mama, hier läuft gerade eine Schulklasse lang, sind die süß. So in Uniform oder Kindergarten, sind die süß. Weißt du, es ist hier so, ich weiß nicht, hier ist so viel Leben. Ihre Mutter hatte den Koffer gegeben, als sie nach Moskau ging, um Geige zu studieren. Der Vater hatte ihr zum Abschied einen sehr dicken Bildband über den deutschen Wald überreicht. Du klingst komisch. Aha. Aber ist wirklich nur das jetzt? Mama, sag mal wirklich, ist alles in Ordnung? Du klingst wirklich komisch. Ja, gut. Okay, wir müssen ja nicht darüber sprechen. Es ist nur komisch, dass ich dir immer alles sage und du nicht. Ist irgendwas? Ja, mir geht's gut, das habe ich doch gerade gesagt. Es ist alles wunderbar. Ich bin noch verabredet nachher. Nein, ein Bekannter. Nichts Ernstes. Ja, wirklich nicht. Du, es geht mir ganz gut ohne. Nein, der ist langweilig. Aber bevor ich heute wieder allein... Ach, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade, als könnte ich echt abheben. Es ist nur so allein, weißt du? Mama, was ist denn? Was ist denn? Sag doch was. Ich kann dich so nicht verstehen. Was denn? Was ist nicht gut? Wo? Jetzt beruhige dich. Ja, warum gehst du nicht zum Arzt? Ja, und was hat er denn gesagt? Was heißt das? Ja, wie, was hat er denn gesagt, was du jetzt machen sollst? Ja, und? Ja, aber das heißt doch nicht, dass es zu spät ist. Dann musst du ins Krankenhaus. Mein Gott, Mutter, ich glaub das gerade nicht. Was erzählst du denn da? Ich glaub das nicht. Sag mal, spinnst du eigentlich? Wie kannst du denn schon eine Vorstellung haben von irgendwas, was vielleicht überhaupt nicht... Was? Nichts weißt du. Du hast selbst immer gesagt... Du musst dich doch erst mal untersuchen lassen. Ja, vollständig. Was? Du kannst dich doch operieren lassen. Vielleicht gibt's überhaupt keine Metastasen. Wie bitte? Jetzt wein doch nicht. Du darfst das jetzt nicht, nur weil... Der Papi braucht dich. Ich brauch dich. der Papi braucht dich. Versuch doch wenigstens zu kämpfen. Versuch wenigstens für uns. Für uns. Irgendwie, ich... Natürlich. Ja, dann komm ich doch. Dann nehme ich jetzt den nächsten Flug, ja? Dann muss ich halt absagen. Dann sag ich das ab. Ich komm jetzt. Egal. Doch, ich komme. Doch. Ich fliege. Natürlich fliege ich. Das ist meine... Ja? Ja? Mami, bitte hör auf zu weinen. Bitte, Mami, hör auf zu weinen. Bitte, hör auf zu weinen, Mami. Hör auf zu weinen jetzt, bitte. Bitte, Mami. Die insgesamt auf der Erde gegenwärtig oder früher einmal gesprochenen Sprachen werden auf über 2000 geschätzt. In den meisten von ihnen beginnt das Wort Mutter mit M. Da liegt es nahe zu behaupten, dass die Mütter dieser Erde noch etwas anderes gemeinsam haben als den ersten Buchstaben eines Wortes, das sie beschreibt. Mütter schenken zum Beispiel praktische Dinge, was Wunder vom Bildband des Vaters über den deutschen Wald nicht behaupten konnte. Der war zwar schön anzuschauen, aber ihn auf Reisen mitzunehmen war praktisch unmöglich. Er wog 11,3 Kilogramm. Trotzdem hatte Wunder auf Interkontinentalflügen regelmäßig das Bedürfnis, im deutschen Wald zu blättern. Aber wie gesagt, 11,3 Kilogramm deutscher Wald im Handgepäck einer Geigerin? Undenkbar. Aber der Koffer war praktisch. Zumindest als das Schloss noch schloss, wenn es schließen sollte. Und öffnete, wenn man es wollte. 2. Juli, 10 Jahre zuvor. Nachts. Waldweg am Teich. Die Mücken schlafen schon. Brenner und Wunder in Unterwäsche. Sie waten an einer flachen Stelle ins Wasser. Ist das kalt? Und braun? Schau mal. Was? Ein Korken. Hier schwimmt auch was. Oh. Da. Sieht aus wie ein Knochen. Im Ernst? Ja. Knochen schwimmen nicht. Natürlich schwimmen Knochen. Und wie soll ein Knochen ins Wasser kommen? Von einem toten Vogel zum Beispiel? Achtung, Scherben. Ich gehe wieder raus. Man kann drumrum. Komm. Kalt. Morgen bin ich bestimmt krank. Was hast du in der ersten? Geschichte. Geht sowieso nur wieder um Hitler. Wir haben Doppelstunde Deutsch. Dauernd geht es um den Zweiten Weltkrieg. Ich kann das echt nicht mehr hören. Wir sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, ich will mal Sängerin werden. Ich dachte Geigerin. Meine Mutter will, dass ich Geigerin werde. Warum? Weil sie es nicht geworden ist. Opa oder Star oder was? Alles. Star vor allem. Sing mal. Nee. Warum nicht? Weil ich mich nicht trau. Ach komm. Ich weck bestimmt die Mücken. Dann sing ein Schlaflied. Ich sing jetzt nicht. Sing du. Ich kann nicht singen. Jeder kann singen. Was willst denn du mal werden? Weiß nicht. Komm, sag. Wirklich? Dann eben nicht. Wie eine Wasserleiche gleite ich die Ozeane hinab. Was ist das? Ein Gedicht. Goethe? Von mir. Ein Gedicht? Ja. Und weiter? Mehr habe ich nicht bis jetzt. Nur den Satz. Wie eine Wasserleiche gleit ich die Ozeane hinab. Ja. Schön. Wenn da keine Wolken wären, könnten wir Sterne sehen. Ja. Das ist kaum zu glauben, aber... Da oben ist ganz viel Schrott. Man denkt, man schaut in den Himmel und der ist ganz wund und blau und offen. Oder da sind nur Sterne. Das stimmt aber nicht. Da ist überall Müll hinter den Wolken. Weltraummüll. Die beobachten den auch. Aber da gibt es ganz kleinen Müll. Und den kann man nicht beobachten, weil er zu klein ist. Aber gerade der ist gefährlich. Wenn der nur 1 Zentimeter groß ist, dann schlägt er mit so einer Wucht in zum Beispiel einen Satelliten ein, dass der sofort kaputt ist. Und wo kommt der Müll her? Keine Ahnung. Von anderen Satelliten. Ich will nicht heim heute. Ich auch nicht. Bleiben wir noch, oder? Ja. Hinter den Wolken Müll. Das ist auch ein guter Satz. Hinter den Wolken Müll. Ja. Aber auch nur ein Satz. Aber immerhin. Ein Anfang. Ich habe Erde an den Füßen. Ich auch. 1. Sommer. Schulgebäude. Innen. Abend. Zum Abschluss des Schuljahres findet eine Party statt. An den Wänden hängen Kunstarbeiten der verschiedenen Jahrgänge. In einer Vitrine sind Modelle von selbstgebauten Satelliten ausgestellt. Es ist 19.24 Uhr. Die meisten Schüler sind draußen auf dem Hof, rauchen ihre ersten Zigaretten und versuchen geübt auszusehen dabei. Das Wetter ist warm. Ein paar stehen um die Tanzfläche herum. Es ist zu hell, als dass sich einer oder eine trauen würde zu tanzen. Ein persisch aussehender Junge tut es trotzdem oder deswegen. In den Augenwinkeln beobachtet er die Mädchen am Cola-Stand. Ein älterer Lehrer mit Bart schenkt Limonade aus. Eines der Mädchen löst sich aus der Gruppe und geht auf die Tanzfläche zu. Ihr Pferdeschwanz wippt leicht. Der Junge tut so, als sähe er sie nicht. Sein Herz schlägt höher. Sie geht an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Zu einem anderen Jungen, der allein an einer Säule lehnt und die Lichter beobachtet. Er bemerkt sie erst, als sie vor ihm steht. Sie sagt etwas, was nicht zu hören ist, und berührt ihn dann. Die Nacht dazwischen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Jan Neumann. Es sprachen Jemand, Michael Rotschopf. Brenner, Ingo Naujoks. Wunder, Astrid Meierfeld. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2009. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.